Kundgabe 4899. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.05.1950. Verkörperung der Lichtwesen. Vorläufer. Ich leite das Evangelium zur Erde, und so ihr es empfanget von oben, ist es rein und unverfälscht durch menschlichen Willen. Ich weiß, dass es notwendig ist, da unzählige Menschen mich nicht finden können, weil sie nicht mehr in der Wahrheit unterrichtet sind. Und darum verkörpere ich mich selbst im Geiste derer, die mir dienen wollen. Dass diese nun die Wahrheit in reinster Form zugeht, ist eine von meiner Liebe und Weisheit längst erkannte Notwendigkeit, die allein schon mich veranlassen wird, den Empfänger der Wahrheit von oben zu schützen, gegen den Einfluss unreiner Geister, die sein Denken verwirren und das Zuführen der Wahrheit unterbinden möchten. Wer also Empfänger ist meines Evangeliums, das ich selbst auf Erden lehrte, und das zu verbreiten ich nun wieder meine Diener auf Erden beauftrage, der kann in vollster Gewissheit sein, dass er in der Wahrheit steht, dass er als mein Apostel der Endzeit die Mitmenschen belehren kann, ohne fürchten zu müssen, dass sich Irrtum seinen Belehrungen beimischen könnte. Und in dieser Gewissheit soll er einwirken auf alle, die ihm in den Weg treten. Er soll sich als Sprecher fühlen für mich und in meinem Auftrag stets das vertreten, was er von mir selbst empfangen hat und sich als Empfindung in ihm äußert, weil dies die reine Wahrheit ist. Viele Lichtwesen sind zurzeit verkörpert auf Erden, weil die große geistige Not außergewöhnliche Hilfe erfordert, die nur von Wesen des Lichtes geleistet werden kann. Solche Lichtseelen sind zumeist geistige Führer, das heißt, sie stehen durch einen Lebenswandel nach meinem Willen in naher Verbindung mit mir und können also meine Unterweisungen direkt entgegennehmen und den Menschen vermitteln. Es stehen solche Lichtwesen in einem Reifegrad, der ein Absinken zur Tiefe unmöglich macht, weshalb sie aber auch stets in größter Demut und Selbstlosigkeit durch das Erdenleben gehen und nur mein Reich den Menschen zu bringen trachten, ohne selbst einen anderen Nutzen ziehen zu wollen, als mir zu dienen und den Menschen zu helfen. Darum kann ein solches von mir zur Erde gesandtes Lichtwesen sich auch mehrmals verkörpern, wenn es der geistige Tiefstand der Menschen nötig macht. Immer aber sind diese Verkörperungen dann restloses Dienen bis zum Ende. Denn mein Wille ist in diesen Wesen vorherrschend, weil sie sich freiwillig mir schon unterstellt haben und diesen Reifegrad auf Erden auch nicht mehr einbüßen können. Niemals werden niedrige Geister über ein solches als Mensch verkörpertes Wesen Macht haben. Und niemals wird dieses ihrem schlechten Einfluss unterliegen. Es kann also niemals ein schon vollendeter Geist auf Erden fallen, das heißt, seine Mission nicht erfüllen. Es kann nur eine solche Mission vor den Augen der Menschen als abgebrochen erscheinen, durch plötzlichen Abruf ins geistige Reich oder menschlich-feindliche Maßnahmen, die das irdische Leben vorzeitig beenden. Doch auch darum weiß ich seit Ewigkeit und greife nicht mit meiner Macht ein, um den Willen der Menschen nicht unfrei zu machen. Das Erlösungswerk wird aber dennoch zu Ende geführt und es wird alles so kommen, wie es in meinem ewigen Heilsplan bestimmt ist. Es werden auch die vollkommensten Geister aus den Himmeln sich zeitweilig verkörpern, um einen geistigen Aufstieg unter den Menschen zu erzielen, weil ohne solche Hilfe letztere zu schwach sind zum Widerstand. Und dann werden auferstehen auch die Toten aus ihren Gräbern. Das heißt, die im Geist völlig Blinden können durch einen hell leuchtenden Blitzstrahl von oben erweckt und sehend werden. Doch dann wird die Zeit sein vor dem Ende, wo auch mein Wiederkommen zu erwarten ist, das angekündigt wurde durch Seher und Propheten, stets und ständig. und vor mir wird das größte Licht auf Erden leuchten im schlichtesten Gewande. Es wird noch einmal künden von mir, wie er es getan hat vor meinem Auftreten im Fleisch auf dieser Erde, vor meinem Lehrgang zu den Menschen, denen ich das Evangelium bringen wollte. Er war mein Vorläufer und wird es auch nun wieder sein. Und ihr Menschen werdet ihn an seinen Reden erkennen. Wählet er doch die gleichen Worte und zeuget von mir, wie er es einstmals getan hat. Sein Geist kommt nur zur Erde, um das Gesetz zu erfüllen, demnach er mir vorangehen muss, in vollster Erkenntnis seiner Herkunft und seiner Aufgabe. Er durchschaut alles und weiß auch um sein irdisches Los, dem er sich aber nicht entzieht, weil auch das zum Erlösungswerk gehört, an dem er sich beteiligt aus Liebe zu dem Unerlösten. Er weiß es, dass mit seinem Tode erst die Mission erfüllt ist, und er hat kein anderes Verlangen mehr als die endgültige Vereinigung mit mir, seinem Herrn und Meister, seinem Freund und Bruder, seinem Vater von Ewigkeit. Und so er in Erscheinung tritt, ist das Ende nahe, denn ich folge ihm bald und mache meine Ankündigungen wahr. Mein Wiederkommen aber ist der letzte Akt vor der gänzlichen Zerstörung der Erde mit allem, was lebt. Dann erfüllet sich, wie es geschrieben steht. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde erstehen, wo ich mitten unter den Meinen bin, wo nur ein Hirt und eine Herde sein wird, weil alle, die leben, mit mir verbunden sind und mein Verweilen unter sich zulassen, weil alle Menschen auf der neuen Erde meine Kinder sind, zu denen ich selbst als Vater komme, um ihnen zu geben, was sie selig macht. Amen.